Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 140, an Goethe, Jena, den 18. Jänner 1796. Wir haben dem armen Tiere, dem Michaelis, doch Unrecht getan. Die neulich überschickten 10 Exemplare waren nur für die Mitarbeiter ad extra bestimmt. Heute ist erst das eigentliche Paket, welches die Exemplarien für Sie, Herdern und mich enthält, angelangt, und dieses ist 12 Tage über die Zeit unterwegs geblieben. Ich sende Ihnen daher hier noch 3 Exemplare auf Atlas. 2 Kalender bringt das Botenmädchen, die Post nahm sie nicht an. Die noch restierenden Bogen von den Epigrammen verschreibe ich mit der heutigen Post. Sollten Sie eins von den schlechtern Exemplarien überflüssig haben, so kann ich es bei dem Buchhändler wieder anbringen. Leben Sie recht wohl, SCH. Die Gesundbrunnen zu NN. Seltsames Land, hier haben die Bäche Geschmack und die Quellen, bei den Bewohnern allein hab ich noch keinen verspürt.